Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 6, 2018, Episode 556, der Ball ist nicht rund. Ganz genau, Amazon Alexa soll schweigen beim Super Bowl. Ja. Warum ist es ein Thema? Ganz klar, letztes Mal gab es ein paar Probleme. Da hat nämlich eine Amazon-Werbung beim Super Bowl tausende von Alexa-Geräten ja, aktiviert und teilweise auch zwischen lustigen Ergebnissen und auch Bestellungen, die da ausgeführt wurden, mehr oder minder als ungewollt, hoffe ich zumindest. Ja. Und jetzt hat Amazon einiges an Vorkehrungen getroffen, damit es ja nicht nochmal passiert. Während dem Super Bowl, oder der Spot, der eben beim Super Bowl ausgestrahlt wird, wird in Frequenzen gesendet, dieses Buzzword, ja, in Frequenzen gesendet, dass eben jetzt Amazons Echo nicht aktiviert oder zumindest sehr unwahrscheinlich macht, dass es aktiviert wird, ja. Warum oder wie kann das gemacht werden? Und zwar gibt es so eine so ein Bereich der menschlichen Sprachfrequenz. Also wenn Menschen sprechen, dann ist es meistens eben zwischen 3000 und 6000 Hertz. Ja, stimmt das auch wirklich? Weiß gar nicht genau. In diesem Bereich sind dann eben diese Sprachsequenzen, die entsprechenden, in der Werbung ausgefiltert. Hört sich also etwas seltsam an, ja, zum Beispiel so alte Radios, AM-Radios, ja, und Funkgeräten alte, die haben zum Beispiel gar nicht bis 3000 Hertz übertragen, die hatten nur wesentlich weniger. Das können Menschen verstehen, aber Alexa ist ja optimiert für den menschlichen Sprachbereich, ja, und deswegen wird das dort eben dann nicht so verstanden. Ob das dann letztendlich auch funktioniert, wird sich zeigen. Dieses Super Bowl Commercial auf YouTube ist es leider mal wieder für unsere Region gesperrt, ja, man hat da wohl Angst, ja, dass man bei uns diese Werbung auch sieht, aber ich denke mal, da braucht man nicht lang zu gucken und da wird man sicherlich auch diese Werbung dann finden, spätestens nach dem Super Bowl, ja, ich gucke gerade mal, wird diese Werbung dann aufgezeichnet, garantiert wieder zu sehen sein. Ja, hier ist schon was, ganz klar. Ich weiß gar nicht, warum man das macht eigentlich mit dieser Regionalbeschränkung. Finde ich schon ziemlich blöd, ne? Und in diesem Spot tritt Jeff Bezos persönlich auf, ja, und der Titel ist Alexa loses her voice. Ja. lustige Lösungen gemacht. Ich verlinke mal das Video einfach hier, das ich gefunden habe, das regionfrei ist. Ja, ich finde es ehrlich gesagt eine richtige Zumutung, eine Frechheit, dass sowas regionsbezogen noch ist. Hat man wohl Angst, dass man hier in anderen Ländern man sieht, wie viel in den USA möglich ist mit Alexa und bei uns wartet man noch auf Grundfunktionen, noch Ewigkeiten. Und naja, okay, aber egal. Auf jeden Fall danke an das Internet. Hier kann man es sehen. So. Screw you! Also nein. Ich trinke heute extra koffeinfreier Kaffee hier im Hintergrund, ja, damit ich mich heute nicht so aufrege, ja, bei den Themen. Es sind bei mir schon ein paar Themen dabei, die sind wirklich sehr, sehr nervig. Aber ich komme gleich dazu. Nur mal kurz zum Football. Das ist zum Beispiel so ein Thema, das ist sehr, sehr nervig. Ich habe die Football-Saison diesmal nur, naja, sagen wir mal, sehr schleppend verfolgt. Ja, diese Drecks-Abknie- Posse, ja, die Sport und Politik jetzt verflechtet, beziehungsweise indem der Sport ruiniert wird mit politischen Kack, ja. Ich kann das überhaupt gar nicht verstehen, wenn die wirklich der Meinung, naja, egal, ich möchte mich ja gar nicht drüber auslassen, also Hintergrund war ja eigentlich auch ein ganz anderer, aber okay, wie auch immer. Genug von der Mist. Nur wenn die verdienen Millionen, die haben gefälligst ihren Job zu tun, ja, und politische Demonstration, fuck you, okay, wenn ich das auf der Arbeit machen würde, ja, gut, ich habe meine eigene Arbeit, ich darf machen, was ich will, aber wenn das ein Angestellter auf der Arbeit macht, politische Demonstrationen, dann fliegt der, dann kriegt er einen Schuh in den Arsch, ja, und das ist auch richtig so, das hat nämlich nichts da zu suchen, ja. Und ja, ihr merkt schon, auch der koffeinfreie Kaffee nützt nichts mehr. Aber der Super Bowl, klar, werde ich mal angucken. Aber ich habe mein DAZN-Abo auch recht frühzeitig gekündigt, nach den ersten paar Spielen. Nicht damit die NFL hier noch irgendwas von mir an Geld bekommt. Die Zuschauerzahlen in den USA sind auch massiv zurückgegangen, auch wenn das immer wieder falsch dargestellt wird und werden dann Bilder gezeigt von vollen Stadien. Es gibt auch Bilder von halb leeren Stadien und das gab es noch nie in der NFL in den letzten Jahren. Ja. Aber das, was in den Stadien ist, ist ja auch Wurst. Das ist ja nur, das sind ja nur ein paar Leute im Vergleich dazu, ja. Und viel interessanter sind da Zahlen, Merchandise, was wird da verkauft und wie viele Zuschauer gucken sich das am TV an. Und da sind ja die Ratings deutlich zurückgegangen. Das weiß auch die NFL, auch wenn es manche Presseorgane versuchen, schön zu reden, weil es darf ja nicht, es kann ja nicht sein, was nicht sein darf. Es ist aber trotzdem so, ja. Und deswegen gibt es halt da ein paar Querelen. Ja, wie gesagt, Super Bowl gucke ich mir an, aus dem einfachen Grund, ich gucke es for free, ich zahle da nichts dafür, entsprechend kriegt von mir aus auch die NFL nichts. Ja, die Sender haben die Lizenz natürlich gekauft, aber es macht dann keinen Unterschied mehr, ob ich mir die angucke oder nicht. Ja. Und deswegen mache ich das. Gut, ehrlich gesagt, aus einem ganz anderen Grund habe ich überlegt, ob ich den Super Bowl angucken soll, weil die Patriots gehen mir sowas von hinten vorbei, ja, und die Jacksonville Jaguars, da weiß ich noch nicht mal, also da weiß ich noch nicht mal, ob ich die gut oder schlecht finden soll, die sind einfach, ja, nicht auf meinem Radar gewesen, ja. Und von daher wird es von der Konstellation her schon mal ein sehr langweiliges Spiel. Das habe ich aber auch letztes Jahr gemeint, dass es langweilig wird, weil dann Mannschaften dabei waren, die mich eben nicht interessiert haben. Aber es wurde dann ja zu einem richtigen Krimi. Ne? Und deswegen gucke ich es trotzdem an. Mal sehen, wie das wird. Genau. Und dieser Ball ist eben nicht rund, ja, wenn ihr euch wundert, was soll denn der Titel? Nein, der ist oval, ja. Das ist, ja. Jetzt würde ich gerne Football in den Himmel loben, ja, im Vergleich zu anderen Sportarten. Das mache ich jetzt nicht, weil das hat, also meiner Meinung nach, diese Abknieaktion hat massiven Schaden dem American Football Sport zugefügt. So richtig freuen kann ich mich nicht mehr. Gut, so richtig freuen können sich auch Astronomen nicht mehr über das, was eine Firma gemacht hat, die, ja, wenn man so will, Discount-Raketen anbietet, um Satelliten ins All zu schießen, ja, genannte Rocket Labs, die haben nämlich eine Disco-Kugel sozusagen, also eine spezielle Disco-Kugel, ja, in den Himmel geschossen. Dieses Objekt kann man dann auch sehen, ja, mit bloßem Augen, ja, ist zwar nicht sehr auffällig, aber man kann sehen. Und das erzürnt die Astronomen, das wäre Vandalismus am Himmel und so. Ich finde es auch ein bisschen seltsam, also ich sag mal so, dieser eine Vorfall finde ich gar nicht so schlecht, finde ich eigentlich ganz lustig, ja, zeigt auch, dass die Menschen dort oben auch mit relativ wenig Aufwand präsent sein können. Das wollte ja die Firma auch zeigen und dass auch geredet wird darüber. Ja. Bisher war das immer ein riesiges Unterfangen, ein sehr, sehr, sehr kostspieliges Unterfangen, einen Satellit zu starten, weswegen auch viele Projekte nicht einfach so locker flockig mal gemacht wurden konnten und realisiert wurden konnten, sondern das war eine Aktion, die viele Jahre lang geplant werden musste und finanziert werden musste und. Und diese Firma, die hat so just for fun einfach mal diese Disco-Kugel hochgeschickt und gezeigt, also diese Disco-Kugel, das könnte auch irgendjemanden Satellit sein, ja, um es mal ein bisschen überspitzt auszudrücken. Und somit können viele Organisationen jetzt so die Message einfach ihre Kommunikationssatelliten hochschicken. Das ist, finde ich, eine super Sache. Somit können vielleicht bald mittlere Privatunternehmen im Vergleich zu den ganz großen Organisationen, natürlich mittel, also nicht Mittelstand, ja, können dann vielleicht ihre eigenen GPS oder GPS-kompatiblen Systeme hochschicken. Ja, einfach so. Und dann eben Sonderdienste anbieten, die besser sind als die zum Beispiel die veralteten Navigationssatelliten von der US-Army, die GPS-Satelliten, also Galileo, ich weiß nicht, der stockt ja immer noch und sind ja auch kastriert auf Druck des US-Militärs. Von daher wäre es vielleicht Zeit, dass das mal ein echtes privates Unternehmen in die Hand nimmt, die einfach sagt, ihr interessiert uns nicht, wir schicken die hoch und fertig. Ja? Ende Gelände. Ja? Im Weltall gibt es da wohl kaum Reglementierungen. So. Ja, Widerstand. Ne? Ja. Auf jeden Fall hat das aber einen riesigen Nachteil, nämlich es ist nervig für die Astronomen. Und wenn man jetzt das mit diesem einen Fall sagt, okay, das ist lustig, jetzt stellt euch mal vor, das artet aus, das machen noch mehr. Ja, und oder irgendeine Firma kommt auf die Idee, oder die lesen das so ein altes Yps-Heftchen. Ja? Uralt, Originalausgabe Yps. Ja, was war da zu sehen? Ich weiß gar nicht mal, wie die zwei heißen. Das war so eine Geschichteserie im Yps, ja. Mensch, schade, dass mir der Name jetzt nicht einfällt. Muss mal kurz gucken hier, das ist wichtig. Ja, genau, Jinni und Jan war das. Genau, Jinni und Jan. Und da gab es Werbung im Weltraum. So eine riesige Cola-Werbung tauchte da auf einmal auf, ja, die den Himmel, ja, weit ausfüllte und um eben Werbung zu machen für so eine Cola. Ja? Und ich habe so Bedenken, dass das vielleicht irgendwann tatsächlich noch passiert. Es wäre natürlich ein größeres Konstrukt, das man da machen müsste. Ja? Aber wisst ihr, auszuschließen ist sowas nicht, wenn erstmal die Kosten so weit gesenkt werden, dass sich so eine große Firma leisten kann, dann wären wir vielleicht bald wirklich die Brause und die Brause nachts am Sternenhimmel sehen. Vielleicht auch in Städten das Einzige, was man dann sieht. In vielen größeren Städten sieht man fast keine Sterne mehr am Himmel. Ja, aber diese Werbung wird dann vielleicht noch zu sehen sein. Also da graut es mir dann schon. Und vielleicht ist da auch so ein Alarmsignal bei den Astronomen dann getriggert worden, dass die dann sagen, ja hoppla, wenn da jetzt jeder sowas hinschießt, dann haben wir bald einen Haufen Schrott, sinnloser Schrott am Himmel. Ja. Und das erschwert ernsthaft die Beobachtungen, die eben von Astronomen gemacht werden. Und das ist ja sogar schon der Diskussion, dass eben die Lichtverschmutzung hier deutlich reduziert werden muss auf der Erde, damit eben auch wieder ein Sternenhimmel vernünftig zu sehen ist. Denn es gibt einige Projekte, die sind eben erdgebunden und da gibt es immer wieder Schwierigkeiten. Also so Nachbarn, die hier über Nacht den Garten erleuchten, ja, mit Strahlern, die mehr in den Himmel gerichtet sind als auf den Garten. Ich weiß auch nicht, wieso das so ist, aber ist ja jetzt ganz groß in, dass man statt Pflastersteine LED-Strahler einbaut. Die strahlen dann so freundlich in den Himmel, ja, ist vielleicht nicht so gut. Ihr habt es auch schon gesehen, manchmal an manchen Tagen, wenn stark bewölkt ist, also dicke Wolken sind zum Beispiel, und dann könnt ihr auch, oder zum Beispiel hoher Nebel, dann könnt ihr die ganzen, ja, ich sag mal, die Auren sehen von den jeweiligen Gebieten, wo Menschen leben, ja, die sieht man dann so richtig, und da wird einem erstmal bewusst, wie viel Lichtverschmutzung es gibt. Natürlich, wenn es bewölkt ist, brauchen die Astronomen eh nicht Beobachtung zu starten, aber diese ansonsten fast unsichtbare, für uns unsichtbare Lichtverschmutzung ist für die Astronomen mit ihren hochempfindlichen Geräten sehr wohl zu nutzen. Und das könnt ihr theoretisch auch sehen, wenn ihr eine Kamera habt, indem ihr die Belichtungszeit besonders lange einstellen kann, zum Beispiel mehrere Minuten, um so ein Sternenhimmel, so Rotationssternenhimmel, wie ihr vielleicht schon mal gesehen habt, zu machen. Ja, also ihr richtet das zum Beispiel auf einen Polarstern aus, ist in etwa zentriert dann, und dann seht ihr, wie sich die Erde dreht anhand von den Spuren der Sterne. Und dann, wenn ihr da dann längere Zeit belichtet, ja, dann seht ihr, dass das Bild sehr hell wird. Also auch der Hintergrund, der normalerweise schwarz sein sollte, ja, ist ziemlich hell. Ja, und das sind dann eben die Spuren dieser Lichtverschmutzung, denn geringe Reflexion gibt es halt immer von der Atmosphäre her, auch bei klarem Himmel. Und das stört die Astronomen sehr, sehr stark. Ja. Gut, dann mache ich mal weiter mit dem nächsten. Der wird sich auch aufregen, denke ich. Aber vermutlich geht es auch so in Ordnung. Ein Cheater, ja, hat jetzt den Titel aberkannt bekommen. Nach 35 Jahren, ja, wurde der Rekord des Atari VCS 2600 Spiels Trackster annulliert. Denn der Spieler Todd Rogers hat geschummelt, hat tatsächlich gecheatet. Ja. Er wurde auch vom Portal für Videospielrekorde verbannt sogar. Ja. Und da hört der Spaß natürlich auf beim Cheaten. Ich meine, man kann natürlich hier sagen, okay, das ist alles nur Blödsinn, ja, was da gemacht wird, was hat das für einen Stellenwert, aber trotzdem, es geht natürlich ums Recht haben, und ein Cheater, der sollte nicht gewinnen. Ja. Es herrscht ein erbitterter Kampf auch um die besten Rekorde in den Videospielen. Da gab es auch einen Dokumentarfilm, The King of Kong, ja, und da kann man mal sehen, wie heiß dieser Titel oder diese Titel umkämpft werden, und deswegen gibt es da halt auch Leute, die meinen, sie müssten cheaten. Allerdings, Todd Rogers bestreitet, dass er betrogen hat. Das Problem ist, der Entwickler des Spiels, David Crane, hat eben gesagt, dass er keinen Beweis habe für diesen Rekord. Ja. Und die damalige Entwicklerfirma Activision, die hat eben diese Fotos nicht mehr. Somit kann das nun nicht mehr belegt werden. Das, was auf diesen Cheat hindeutet, sind Highscores aus einem anderen Spiel, ja, und die wurden ebenfalls aberkannt, und im Zuge dessen wurden alle gemeldeten Rekorde aberkannt von ihm. Also was da jetzt wirklich wahr ist oder nicht, kann nicht direkt gesagt werden. Todd Rogers bestreitet jedenfalls vehement, dass das gecheatet ist. Ist eine schwierige Geschichte, definitiv. Denn wie soll das kontrolliert werden? Wie soll das gemacht werden? Wenn der jetzt eben zu Unrecht diesen Titel aberkannt bekommen hat, dann wäre das natürlich auch eine schlimme Sache. Und naja, also gut, banale Dinge eigentlich, aber so ist es nun mal. Ja, ja, banal übrigens auch, ich habe ein Update bekommen vom Firefox. Und das ist auch ein Grund, warum ich heute koffeinfreier Kaffee getrunken habe. Ja. Stellt euch mal vor, ihr macht ein Update von Firefox und auf einmal könnt ihr keine Töne in Videos mehr abspielen. Ja, YouTube-Videos, andere Videos, Flash-Videos, ganz egal. Es geht keine Audio-Ausgabe mehr. Einfach so, geht nicht mehr. Ja, so passiert unter Linux mit dem Firefox. Rest in peace, Firefox. Das ist endgültig das Ende. Ich weiß gar nicht, sind die blöd eigentlich bei Mozilla? Das muss ich mal ganz ehrlich fragen. Dann wollen sie einen Browser positionieren gegenüber Chrome. Ja, und dann machen die solche Sachen. Okay, mir ist ja schon klar, dass dass der Marktanteil von Linux nicht unbedingt das rausreißt dann. Ja, aber wenn die dann sagen, ja, FU Linux-User, wir interessieren uns nur für die Massen bei Windows, ja, dann sage ich, okay, FU Mozilla, ja, Chrome ist eh besser, viel besser. Ich habe es ja schon in den letzten paar Folgen immer mal wieder durchblicken lassen. Ja, die Anstrengungen, die bei Quantum gemacht wurden, sind beachtlich, aber es reicht noch nicht, um die Geschwindigkeit von Chrome unter Linux zu erreichen. Ja. Und jetzt noch das, also tut mir furchtbar leid, also Chrome unterstützt Open Sound System, während eben hier Firefox seit Version 52 keine Standardunterstützung für OSS mehr hat, sondern nur noch für Pulse Audio. Ja. Das ist aber bei mir auch nicht installiert. Und da habe ich auch keine Ambitionen, das zu installieren. Bisher fiel es deswegen nicht auf, weil Ubuntu wohl diesen Firefox insoweit gepatcht hat, dass das eben noch lief, trotzdem noch nach Version 52. Das hat sich jetzt geändert. Jetzt ist Mozilla quasi selbst dafür verantwortlich. Und was jetzt eben da zurückgeblieben ist, kein Ton mehr bei Videos. Und wie gesagt, da mache ich gar nicht lang rum. Da sehe ich überhaupt gar keine Veranlassung dafür, jetzt im System wieder was zu ändern, um Pulse Audio zu installieren, quasi noch ein System, dass da dann installiert werden soll und unnütz im Hintergrund läuft, nur weil hier Mozilla sich nicht an die Standards hält und Open Source und dieses OSS nicht unterstützt. Was soll das? Also das ist echt mal wieder typisch. Ja? Die Open Source Community macht sich selbst kaputt. Okay, gut. Chrome funktioniert immer noch. So, damit wird Firefox bei mir endgültig wieder von der Festplatte gelöscht. Einfach, weil ich keinen Datenmüll bei mir haben möchte. Ja, und das ist nur noch ein unnützes Stück Software, das für nichts mehr zu gebrauchen ist. Ganz einfach. Battlefront 2 ist auch so ein Thema. Auch die scheinen mit der Community nicht ganz so einverstanden zu sein. Battlefront 2 hat ja schwere Kritik einstecken müssen wegen diesen Mikrotransaktionen, sprich dieses Pay-to-Win bei einem Vollpreisspiel. Das geht natürlich gar nicht und EA muss das endlich lernen, aber man hat sich da wohl zu viel Hoffnung gemacht. Die haben ja zuerst dann jetzt nach einem riesigen Shitstorm und massiven Protesten der Community diesen Mikrotransaktionen eingestellt. Aber sie sollen wohl offenbar wieder zurückkommen. EA bekennt sich zu den Mikrotransaktionen, ja, und ignoriert quasi die Community vollends. Ich kann nur hoffen, dass es schnell ein Gesetz gibt gegen die sogenannten Lootboxes, auch bei anderen Spielen, was zum Beispiel bei Neverwinter, ein MMORPG, das es auch zum Beispiel auf der PS4 gibt, wie da den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen wird mit Glücksspiel, ist unglaublich, denn nichts anderes sind Lootboxen. Man kauft Schlüssel, bei denen man gefundene Lootboxen aufschließt. Ja, was drin ist, weiß man natürlich nicht, so dass man immer mehr Schlüssel und immer mehr Schlüssel kauft und nur um an etwas zu kommen, was in diesen Lootboxen drin ist. Das ist Glücksspiel. Das sieht auch, oder das sehen auch etliche Verbraucherschützer in der EU so, und deswegen ist da auch was auf den Weg gebracht. Und ich kann nur hoffen, dass diese Art der Abzocke endlich verboten wird in der EU. Dass da auch klipp und klar gesagt wird, erstmal, ja, was man kauft, das kann man kaufen und dann hat man es fertig und nicht mit diesen Lootboxen. Das ist Betrug, meiner Meinung nach. Und zusätzlich ist auch zu hinterfragen als Spieler selbst, kaufe ich mir ein Vollpreisspiel, in dem man dann noch zusätzliche Sachen nachkaufen muss gegen Geld, also In-Game-Items kaufen muss gegen Geld? Nein, ganz einfach, nein. Ja, das finde ich eine unglaubliche Frechheit. Wenn dieses Spiel kostenlos ist, dann kaufe ich mir In-Game-Items, aber auch nicht mit Lootboxen. Und wenn das ein Vollpreisspiel ist, dann möchte ich bitte das Spiel komplett haben. Fertig. Ende. Ja, da gibt es gar keine Diskussion. Und das hat auch irgendwas schon ein bisschen fast mit Dummheit zu tun, dass sich die Spieler das gefallen lassen, ganz einfach. Sowas geht eigentlich nicht, aber klar, ne, leichter gesagt als getan, wenn man auf einmal ein Lieblingsspiel hat, ja, und dann lässt man sich halt doch auf sowas als ein. Von daher muss es einfach auch gesetzlich untersagt werden, und damit hat sich diese Geschichte dann erledigt, ganz einfach. Also diese Abzocke ist wirklich brutal schlimm, wenn man mal bedenkt, was so ein Spiel überhaupt kostet beim Kauf, und dann auch noch so eine Abzocke. Also irgendwie, das ist unfassbar. Unfassbar dürften auch einige Apple-Fans das halten, was Apple wieder mal gemacht hat. Denn Telegram fliegt aus dem Apple Store raus. Mir vollkommen unbegreiflich. Apple geht da definitiv den falschen Weg. Statt sichere Kommunikation zu unterstützen, wird Telegram verboten, weil man dort tatsächlich seine Meinung frei äußern kann. Ja, unkontrolliert quasi, ja. Und das ist anscheinend ein Dorn im Auge. Ja. Zwar gab es dann auch wieder ein Zurückrudern von Apple. Telegram und Telegram X lassen sich jetzt momentan wieder über den App Store beziehen, was für Schutzfunktionen eben jetzt da integriert wurden gegen die Möglichkeit, illegale Inhalte zu verbreiten, ja, oder zu tippen, ja. Ist ja kein Social Network an sich, ja, sondern ist ja eigentlich eine Chat-App. Das ist unklar, und falls das bedeuten sollte, dass Telegram die Verschlüsselung aufgeweicht hat für Apple, nun, dann ist Telegram auch nicht mehr zu empfehlen, aber das weiß ich nicht mehr. Es ist jedenfalls alles ziemlich übel, sowohl von Apple als auch von Telegram, und ich möchte gern wissen, warum Telegram jetzt auf einmal wieder in den App Store kommt, was wurde da genau gemacht, was wurde geändert, denn so lässt sich ein großes Fragezeichen an die Sicherheit von Telegram setzen und natürlich auch an das Bekenntnis zu freiheitlicher Kommunikation von Apple. Ja, Nolan Bushnell bekommt bei mir den Preis als Videospielpionier. Die Game Developer Conference hat sich da wohl nicht getraut, den Preis zu vergeben. Das finde ich besonders schlimm. Also mittlerweile macht die MeToo-Bewegung sich selbst keinen Gefallen. Meiner Meinung nach schädigt es auch Frauen, die tatsächlich sexuell missbraucht wurden und belästigt wurden. Was hier abgeht mittlerweile, hat schon nichts mehr mit zu tun mit wirklicher Aufklärung, sondern nur noch mit, das ist ein alter weißer Mann, der darf ja keinen Preis kriegen. Ne? Und das finde ich absolut schäbig. Der 74er war 1992 der Mitbegründer der legendären Atari-Spielefirma und damit der Vater der Videospielautomaten. Und er hat in dieser Firma auch Space, Pong, Breakout und andere Klassiker gemacht. Und damit ist er ein Videospiel oder der Videospielpionier. Und dann kann sich die Game Developers Conference sich verstecken. Das ist echt feige. GDC ist vollkommen diskreditiert durch diese Entscheidung. Wirklich schade. Ja, FF15 Benchmark, die ihre Anforderungen an die Hardware ist immer wieder ein Thema gewesen, auch letzte Woche wieder. Und das fand ich auch nicht so toll. Klar, die Spieler haben da natürlich Sternchenaugen derjenigen, der sich so eine Konfiguration zulegen will oder vielleicht sogar schon hat. Der findet es natürlich besonders gut. Allerdings ist die ganze Chose schon eine Farce. Also ich weiß nicht, ob da Final Fantasy oder ob Squaresoft da, statt damit jetzt noch Werbung zu machen, vielleicht eher das Spiel weiter optimiert hätte, damit eben nicht so hohe Anforderungen gestellt werden. Denn ja, die Grafik ist schön, aber naja, vielleicht hätte man doch noch was rausholen können, wenn man noch ein bisschen länger optimiert hätte. Ja. Für mit 3,7 GB großer Download könnt ihr jedenfalls einen Benchmark herunterladen, der euch dann sagt, ob ihr Final Fantasy 15 wenigstens vernünftig spielen könnt auf eurem PC oder nicht. Ja, spielbar ab 2000 Punkte sozusagen. Es gibt eine Punktebewertung. Ja, und ab 12.000 Punkte hat man dann die maximale Detailstufe, die man auswählen kann. Das Spiel wird erwartet, dass es 155 GB groß ist. Welch ein Wahnsinn, muss ich da sagen. Welch ein Wahnsinn. Und das zeigt mir eigentlich auch, dass es nicht richtig optimiert ist. Zumal das Spiel nicht als das ultimative oder das ultimativ große Spiel gilt von der Welt her. Ja. Das wird sich dann erst noch zeigen, wie das auf dem PC aussieht. Also klar, grafisch wird es auf dem PC sicherlich auch mit neue Maßstäbe setzen, aber auch eben wiederum neue Maßstäbe in der Systemanforderung. Und da muss ich sagen, ist dann der Ruhm letztendlich nicht ganz so groß. Das wäre es doch besser gewesen, wenn man aus einer vernünftigen, normalen Konfiguration das Maximum rausgeholt hätte. Aber Optimierung ist da halt heutzutage bei den Programmierern offenbar ein Fremdwort geworden. Gut, zum Schluss noch ein lustiges Video. Tom Brady ist ja jetzt auch wieder im Super Bowl und tja, der kackt sich wohl da in die Hose, ja, also bei South Park natürlich. Ob er das wirklich macht, ich weiß es nicht, ne? Eher nicht, ja, aber ja, wie gesagt, Jacksonville Jaguars habe ich gar nicht auf dem Radar gehabt, aber ich hoffe, dass die Patriots da einen starken Gegner bekommen und dass es ein spannendes Spiel wird. Und Tom Brady nicht mein Lieblingsquarterback. Definitiv nicht. Gut, damit sind wir am Ende der Rios Wochen. Sich wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen und Infos habt, nur her damit. Ja, auf YouTube findet ihr die Community, dort könnt ihr dann Kommentare loslassen zu den Videobeiträgen und auch im Diskussionsforum dort bei YouTube, da freue ich mich immer drüber. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! Tranquility Base here, the Eagle has landed.